Der Pfleger Orests steht in der Hoftür, ein starker Greis mit blitzenden Augen. Elektra, Bruder, wer ist dieser? Der Pfleger hastig auf sie zu. Seid ihr von Sinnen, dass ihr euren Mund nicht bändigt, wo ein Hauch, ein Laut, ein Nichts uns und das Werk verderben kann? Elektra, wer ist das? Orest, kennst du ihn nicht? Wenn du mich lieb hast, dank ihm. Du dankst ihm, dass ich bin. Dies ist Elektra. Elektra, du, du. Und nun ist alles wirklich, alles knüpft sich zusammen. Lass mich deine Hände dir küssen. Ich weiß von den Göttern nichts. Ich weiß nicht, wie sie sind. Drum küsse ich lieber dir deine Hände. Der Pfleger, still, Elektra, still. Elektra, nein, jubeln will ich über dich, weil du ihn hast hierher getrieben. Als ich hasste, da schwieg ich reichlich. Hass ist nichts. Er zehrt und zehrt sich selber auf. Und Liebe ist noch weniger als Hass. Sie greift nach allem und kann nichts fassen. Ihre Hände sind wie Flammen, die nichts fassen. Alles Denken ist nichts. Und was aus einem Mund hervorkommt, ist ohnmächtige Luft. Nur der ist selig, der seine Tat zu tun kommt. Der Pfleger fasst sie rau und drückt seine Hand gegen ihren Mund zu Orest. Sie wartet drinnen. Ihre Mägde suchen nach dir. Es ist kein Mann im Haus. Orest! Orest reckt sich auf, seinen Schauder bezwingend. Die Tür des Hauses erhellt sich und es erscheint eine Dienerin mit einer Fackel, hinter ihr die Vertraute. Elektra ist zurückgesprungen, steht im Dunkel. Die Vertraute verneigt sich gegen die beiden Fremden, winkt, ihr hineinzufolgen. Die Dienerin befestigt die Fackel an einem eisernen Ring im Türpfosten. Orest und der Pfleger gehen hinein. Orest schließt einen Augenblick schwindelnd die Augen. Der Pfleger ist dicht hinter ihm. Sie tauschen einen schnellen Blick. Die Tür schließt sich hinter ihnen.